letztens war der Tod bei mir und ich sollte mit dem Blick. Ich stünde da oben auf einer Liste, es käme mein letzter Ritt. Und komm, mein Freund, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Nee, Kollege, geht jetzt nicht, ich habe noch ein Date. Letztens war der Teufel da und er hat sich ausgeweint. Seine Hölle wäre viel kleiner, als sie von außen scheint. Ich solle doch mal gucken, doch ich hatte einen Termin. Es war zwar nicht so höflich, doch er hat's mir dann verziehen. Hey Leute, keine Zeit, kommt die Tage noch mal rein. Bleibt mal lässig locker, ich lade euch auf ein Bierchen ein. Die ganze Panik muss nicht sein, hat Mutti schon gesagt. Wenn der Tag zur Neige geht, dann gibt's ja noch eine Nacht. Letztens war Frau Merkel da und sie brauchte einen Rat. Sie kam gerade ungelegen, denn ich spielte gerade Skat. Hey Ray, was soll ich tun? Ich möchte lang regieren. Angela, lass locker gehen, du musst die Arbeit delegieren. Letztens war Schneewittchen da, die Zwerge wären nicht nett. Sie hätte keine Lust auf Sex, denn sie wäre viel zu fett. Ey Ray, ich bin so frei, bitte mach mir jetzt ein Kind. Ey Märchen aus, das geht jetzt nicht, weil ich die Zeit nicht find. Leute, keine Zeit, kommt die Tage noch mal rein. Bleibt mal lässig locker, ich lade euch auf ein Bierchen ein. Die ganze Panik muss nicht sein, hat Mutti schon gesagt. Wenn der Tag zu Ende geht, dann gibt's ja noch eine Nacht. Letztens war der Herrgott da und ich sollte mit ihm beten. Ich hatte wirklich keine Lust, da hat er mich getreten. Hey mein Freund, so geht das nicht, ich habe wenig Zeit. Ich bin nicht allzu heilig, ich bin auch nicht bereit. Leute, keine Zeit, kommt die Tage noch mal rein. Bleibt mal lässig locker, lad euch auf ein Bierchen ein. Die ganze Panik muss nicht sein, hat Mutti schon.